in schlechten Zeiten treu nur dem Verein. Wir wollen stets zusammenhalten und zusammenstehen, denn dann wird unsere Jahre niemals untergehen.